Kapitel 24. Schwarze Goblins und alte Bücher. An diesem Abend ging es bei den Novizen wieder fröhlicher als nach Nyras Tod zu. Nach meinem Erfolg im Crawlernest und der Aussicht, dass die große Anrufung bald stattfinden würde, gab es auch noch Dustys Aufnahme bei den Novizen zu feiern. Ich war jedoch etwas abwesend. Meine Gedanken schweiften um eine andere Person als Dusty. Am Ende des Abends nahm ich mir Talas beiseite. »Du willst mir helfen?« fragte er erfreut. Ich nickte. »Weißt du denn, wo die kleinen Biester sind?« »Ja, ich kenne den Weg zu ihrer Höhle.« »Gut, dann werden wir sie uns morgen vornehmen.« Dass der Almanach von einer Gruppe schwarzer Goblins gestohlen worden war, war in vielerlei Hinsicht merkwürdig. Schwarze Goblins waren etwas größer und stärker als ihre kleinen, grünen Verwandten. Aus diesem Grund führten sie öfter größere Gruppen gewöhnlicher Goblins an. Doch eine Gruppe nur aus schwarzen Goblins war doch recht ungewöhnlich. Hinzu kam, dass sich die fauleren schwarzen Goblins oft von ihren Artgenossen bedienen ließen und nur selten selber klauten. Zu guter Letzt waren Goblins zwar diebische Kreaturen, doch dies beschränkte sich für gewöhnlich auf glänzende Gegenstände und ich konnte mir nicht vorstellen, dass Goblins lesen konnten. Außerdem setzten sie beim Klauen auf ihre geringe Körpergröße, ihre Flinkheit und ihr Geschick. Sie stibitzten eher heimlich, sodass Menschen davon nichts bemerkten. Ein Überfall passte zu ihnen nicht, dazu waren sie viel zu feige, selbst wenn sie weit überlegen waren. Mit all diesen Gedanken im Kopf schlief ich ein und träumte wieder von Xardas, wie er durch die Barriere schritt. Am nächsten Tag ließ ich mich von Talas zur Goblinhöhle führen. Der Weg dorthin war derselbe wie zum alten Lager, doch glücklicherweise war er nur halb so lang. Die Höhle lag in den Bergen, die das Orkgebiet abschirmten, um weit des Wasserfalls, der den Anfang des am Südtor vorbeifließenden Flusses darstellte. Eine schmale Hängebrücke führte über einen kleinen Fluss zur Höhle. Ich warf einen wehmütigen Blick zum großen Turm des alten Lagers, der majestätisch im Norden aufragte. Dort waren Diego, Milton und Velaya jetzt und ließen es sich gut gehen, wie ich dachte. Was hätte ich dafür gegeben, nun mit ihnen reden und scherzen zu können, mich von den Strapazen der letzten Tage auszuruhen, endlich diese stark mitgenommene und mit Crawlerblut verschmierte Rüstung loszuwerden und vor allem Zeit mit Velaya zu verbringen. Doch das war mir noch nicht vergönnt. »Da wären wir«, sagte Talas. »Du kannst jetzt da reingehen und den Almanach holen.« »Du kommst nicht mit?« fragte ich. »Nun, na ja, einer von uns muss ja hierbleiben und unseren Rückzug decken.« »Genau, unseren Rückzug decken.« Kopfschüttelnd zog ich mein Schwert und trat auf die Brücke. Sie schien stabil zu sein. Auf der anderen Seite angekommen, betrat ich die Höhle, wobei ich den Kopf einziehen musste. Von dem kleinen Raum, in dem ich stand, zweigten drei kleine Höhlen ab. Es war still. Die Höhle schien leer. Dann, wie aus dem Nichts, war ich von gut 40 schwarzen Goblins umringt. Die kleinen, mir bis zur Hüfte reichenden, feingliedrigen Kreaturen sprangen und flitzten flink und wildgackernd, quiekend und kreischend um mich herum und schlugen dabei auf mich ein. Die Goblins mit der ledrigen, schwarzen, zum Bauch hin leicht grauen Haut nutzten die verschiedensten Gegenstände als Waffen. Große Äste, Knochen, harte Steine und Dinge, die die hinterhältigen Wesen mit verschlagenen Gesichtern und spitzen Ohren, den scharfen Zähnchen und den großen Glubschaugen wohl einst von Menschen erbeutet hatten. Darunter rostige Messer und Dolche, die nicht einmal mehr zum Brotschneiden geeignet waren. Verschiedene Werkzeuge, alte Kerzenständer und anderer Tand. All diese Waffen konnten mich nicht ernsthaft verletzen. und die Kreaturen mit den langen Armen und der leicht gebückten Haltung erreichten auch nur den unteren Teil meines Körpers. Dennoch waren einige Schläge schmerzhaft und ich würde sicher dutzende blaue Flecke davontragen. Zu allem Überfluss waren die kleinen Biester auch noch so flink und zahlreich, dass es schwer war, sie zu treffen. Wie wild hieb ich mit meinem Schwert um mich. Die Goblins wichen immer wieder aus, doch dann und wann traf ich einen von ihnen. Schließlich stand ich keuchend inmitten eines Haufens toter Goblins, während die letzten 8 panisch kreischend davonrannten. Scheiße, nichts wie weg! Ich hörte Talas Angstschrei von draußen und musste lachen. Nun sah ich mich in den 3 Höhlen um. Die eine war offenbar die Schlafhöhle der Goblins gewesen. Sie waren mit Stroh und Laub ausgelegt und kleine Kuhlen ließen erkennen, wo die einzelnen Goblins geschlafen hatten. In der 2. Höhle hatten die Goblins ihre Beute gelagert. Diese bestand aus den verschiedensten Metallgegenständen. Von alten Goldmünzen über diverse Gebrauchsgegenstände und schartigen Waffen, die für Goblins viel zu groß waren, bis hin zu Rohstahl, Nägeln und Ähnlichem. Sogar einige Erzbrocken gehörten zu dem Schatz der Goblins. Ich wühlte ein wenig in dem Haufen herum und nahm die Erzbrocken an mich. Alles andere konnte ich nicht gebrauchen. Vom Almanach jedoch fehlte jede Spur. Ihn sollte ich erst in der letzten Höhle finden. In dieser Höhle gab es nichts als eine kleine Statue, zu deren Füßen der Almanach lag. Ich steckte mir das alte, in arg ramponiertes, rotes Leder gebundene Buch mit dem Titel »Magische Foki aller Art – Kräfte und Eigenheiten«, welches von dem Erzmagier Bartus von Laran verfasst worden war, in die Tasche und begutachtete neugierig die Statue. Sie war grob aus Stein gehauen und eher eine Büste als eine Statue. Man konnte entfernt erahnen, dass sie ein maskiertes Gesicht darstellte, wobei 6 Hörner aus den Masken wuchsen und eine Art Stachelkranz um diesen bildeten. Verwundert blickte ich die Statue an. Die Maske erinnerte mich ein wenig an das Symbol des Gottes Belias. Doch ich konnte mir nur schwer vorstellen, dass Goblins zum Gott der Finsternis beteten. Was soll's, dachte ich mir und verließ die Höhle wieder. Talas kam hinter einem Busch hervor. Sind sie weg? Nun stell dich mal nicht so an, sagte ich halb genervt, halb belustigt. Hier ist alles unter Kontrolle. Bist du fertig? Zur Antwort zog ich den Almanach aus der Tasche. Ausgezeichnet. Dann machen wir, dass wir zum Lager zurückkommen. Und zwar schnell.